Boss, ich hab hier die Seiten. Was für Seiten? Na, die Seiten mit den neuen Szenen. Hä? Diese neuen heißen Szenen, die, in denen Daisy ihre Brüste entblößt, werden den Umsatz in Thailand steigern. Stellen Sie sich vor... Wir haben sehr, sehr eilig. Oh, wenn so etwas so beginnt, ich weiß. Flash wird uns helfen. Er ist der Schnellste. Also stellen Sie sich vor... Platz 5. Zoomania, ganz schön ausgefuchst, von Rich Moore und Byron Howard. Sie schauen um 9 Uhr morgens in der Früh noch einmal Clips dieses Animationsfilms an, zur Auffrischung, für das hier jetzt. Die Szene, wenn die hyperaktive Hasenpolizistin mit ihrem wunderbar zwielichtigen Kumpel, dem Fuchs, in die Verkehrsbehörde geht, um ein Kennzeichen zu recherchieren, wo da selbst an den Schaltern Vertreter einer bestimmten Spezies sitzen. Das sind alles Faultiere? Faultiere. Und dann diese vollendet animierte und rhythmisierte Slapstick-Comedy. Was? Er hat's gleich. Kann ich tun. Nun, ich würde gern ein Kennzeichen für euch. Nun, ich würde gern ein Kennzeichen. Heute. Sich morgens um 9, inzwischen 9:07 Uhr, schlapplachen und sich nur mittels eiserner Disziplin aus dem Kichern holen zu können. Ich meine, der Film hat was. Hey, Flash, soll ich dir einen Witz erzählen? Nein! Klar. Pass auf. Wie nennt man ein dreihöckriges Kamel? Keine Ahnung. Schwanger. Und wir haben an dieser Stelle mit diesen Pausen unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag nach Entschleunigung Genüge getan. Wenn Tom dir simst, was er nicht tut, weil es draußen noch hell ist, warte 4 Stunden, bis du antwortest. Wenn du ein Emoji sendest, kriegst du von mir eins auf die Möpse. Gut. Platz 4. How to be single von Christian Ditter. Ein Emoji? Das Problem an Dakota Johnson in dieser New Yorker Beziehungskomödie How to be single, das Beziehungs-Greenhorn, die, ja, Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith, die ist ja inzwischen in guten Filmen zu sehen. Beispielsweise an der Seite von Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts und Tilda Swinton in The Biggest Splash. Gut, aber Dakota Johnson kommt einfach nicht los von ihrem ewig lieblichen Rehblick. Also das, was sie auf der großen Leinwand das erste Mal in 50 Shades of Grey ablieferte. Schade und öde. Platz 3. The Jungle Book von John Favreau. Mowgli gehört zu meinem Rudel, Shere Khan. Seit wann genau nehmen wir eigentlich Menschen im Dschungel auf? Der Satz aus dem Presseheft von John Favreaus Dschungelbuch-Verfilmung lautet: Bis auf Mowgli sind alle Bewohner des Dschungels bis ins kleinste Detail naturgetreu animiert. Und ich sitze da mit all meiner Naivität als Kinogänger und kann nur feststellen, Realität, besser Bilder physischer Realität im Kino und die virtuelle Nachahmung dieser physischen Realität, ihre Animation also, sind in diesem Film auf einem Niveau zu einer Einheit verschmolzen, das sie ununterscheidbar sein lässt. Technisch gesehen nämlich, visuell, wirkt der digitale Panther Bagheera so echt wie der US-amerikanische Kinderdarsteller des Mowgli. Alles zu glauben, was man sehen kann, sagte einmal ein Techniker, der diese Computer-Generated Images herstellt, im Bonusmaterial der DVD von Alice im Wunderland. Teil 2 kommt bald ins Kino. Noch so ein Film, in dem die digitalen Effekte uns in ein unfassbares Fantasieland führen. Alles zu glauben, was man sehen kann. Was für ein Satz über das Kino. Platz 2. Bad Neighbors 2. Von Niklas Stoller. Die, die in ihrem Haus ihre Ruhe haben wollen, müssen mit lauten Nachbarn klarkommen. Es fliegen gebrauchte Tampons und schlechte Witze. Ja, mir fällt dazu nichts ein. Oh, Moment doch. Faultier Flash aus Zoomania. Ha! Ha! Ha! Die Superheldenfilme beginnen, Selbstreflexion zu betreiben. Alter Schwede. Es geht nämlich um die Kollateralschäden, die die Helden und das Genre genussvoll auf die Tonne hauend produzieren. Das war in Batman vs. Superman so, das ist jetzt auch auf Platz 1. So, bei Anthony und Joe Russos zweitem Avenger-Film. Dabei meint die Unterzeile Civil War, dass die Helden untereinander das Kloppen kriegen. Denn der Satz vom Obermoralisten: Während viele ihr Handeln als heldenhaft ansehen, bezeichnen es einige andere als Selbstjustiz. Dieser Einwurf, entzweit Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye etc. pp. Man kann aus The First Avenger, Civil War natürlich einen Politthriller herauslesen, der das Genre reflektiert. Kann man,